trotzdem im Regen. Lass ihn stehen und betrachte ihn gut im Vorübergehen. Ich weiß, es ist noch lange kein Land zu sehen, es ist auch noch lange nicht Zeit zu gehen. Der Schmerz der Welt treibt dich unentwegt. Du bist so kurz davor, alles aufzugeben. Der Platz für Sorgen ist in deinem Kopf längst überbelegt. Lassen dir keinen Raum zum Leben. Steh wieder auf, lass deine Ängste liegen. Die Sorgen sorgen besser selbst für sich. Und vielleicht ist es dir in letzter Zeit verborgen geblieben. Diese Welt dreht sich auch für dich. Auch wenn der Regen fällt, scheint die Sonne über dir. Komm, schau genau, wo du stehst und was dir gegeben. Steh wieder auf und finde einen Weg in dieser Welt. Gehst du auf sie zu, kommt sie dir entgegen. Oh, steh wieder auf. Hey, pack wieder zu. Sag wieder ja zu dir selbst und stehen und betrachte ihn gut im Vorübergehen.